Normalerweise würden die Freunde das Boot nehmen, um zur Felseninsel überzusetzen. Aber weil das einen neuen Anstrich bekommen musste, nahmen sie den Geheimgang. Auf der Insel begaben sie sich dann sofort auf Spurensuche. Aber auf den ersten Blick entdeckten sie nichts, was auf einen Hubschrauber hinwies. Geschweige denn auf ein UFO. Als sie auf der Rückseite der Ruine suchten, entdeckte Julian dann aber doch etwas. Oh! Sieh dir das mal an. Was hast du gefunden? Ein Busch? Ja, der ist total verbrannt. Komisch. Hat den jemand angezündet? Oder hat das etwas mit dem Licht zu tun? Also, falls es ein Meteorit oder eine Leuchtkugel war, müsste etwas zu finden sein. Ein Stück Gestein oder so. Seht mal hier! Hast du etwas gefunden? Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Metall. Ringförmig. Und voller Ruß. Seht mal, man kann den mit dem Finger abwischen. Tatsächlich. Das ist ja eigenartig. Was hat das zu bedeuten? Wenn dieser Metallring etwas mit dem Licht von letzter Nacht zu tun hat, ist das Objekt vielleicht hier runtergegangen und hat dann den Busch in Brand gesteckt? Dann ist der Ring auf den Boden geprallt und zwischen die Steine gesprungen. Das wäre möglich. Dann können wir Hubschrauber und Meteorit ausschließen. Genau. Und ein UFO auch. Ich habe ja auch gar nicht wirklich daran geglaubt. Also. Aber was war es dann? Still! Hm? Hört ihr nichts? Nein, ich höre nichts. Nur die Wellen, die an die Klippen klatschen. Was war denn da, Em? Ach, ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Timmy! Er wittert etwas. Vielleicht den Unbekannten, der den Busch in Brand gesetzt hat. Ich denke, das Licht kam von oben. Möglicherweise hat es jemand erst nach oben geschossen und dann ist es wieder runtergekommen. Ja. Das würde bedeuten... Der Unbekannte ist vielleicht noch hier. Mhm. Auf der Insel. Oh nein! Und das ist unheimlich. Lasst uns wieder zurück aufs Festland gehen, ja? Aber wir haben die Insel doch abgesucht und niemanden entdeckt. Vielleicht hat er sich versteckt. In der Ruine. Und wir haben ihn nur nicht gesehen. Timmy wittert etwas. Bestimmt den Unbekannten. Timmy! Wie von der Tarantel gestochen, rannte Timmy Richtung Ufer. Die Freunde folgten ihm. Wo will er denn hin? Er hat irgendwas gewittert. Aber hier ist nichts. Oh, die Felsen und das Meer. Was ist denn da, Timmy? Was riechst du? Da muss etwas sein. Hinter den Felsen. Okay. Warte, ich guck mal. Und ich kann nichts sehen. Ich will weg hier. Irgendwas stimmt nicht. Er hat recht. Außerdem regnet es bald. Wir sollten zurückgehen. Was auch immer Timmy gewittert hat. So finden wir es nicht. Na dann los. Gehen wir zurück, bevor wir nass werden. Ja. Die fünf Freunde rannten durch den Geheimgang zurück zum Festland. Als sie durch das Gestrüpp am Eingang ins Freie traten, erwartete sie eine Überraschung. In einiger Entfernung stand nämlich ein alter Bekannter und winkte ihnen zu. Hey, hallo! Ach, hey. Mr. Mallory! Sag bloß, ihr kennt ihn. Ja. Wir haben Mr. Mallory gestern im Zug kennengelernt. Genau. Und wieso ist er ausgerechnet hier in den Dünen? Na? Seid ihr gut angekommen bei eurer Cousine? Ja, Mr. Mallory. Und wer bist du? Was machen Sie hier? Ich gehe spazieren. Ist das verboten? Aber nein, natürlich nicht. Außerdem habe ich mir den Baum angesehen, von dem Anne erzählt hat. Der sieht wirklich gruselig aus. Anne hat Ihnen von dem Baum erzählt? Mr. Mallory liebt Bäume. Bäume und Schlösser. Sag mal, die Ruine da drüben auf der Insel, wem gehört die? Die Insel gehört mir. Ach, echt? Mit allem drum und dran? Inklusive Ruine? Warum fragen Sie? Weil man daraus eine prima Touristenattraktion machen könnte. Wie bitte? Mit Hotel und so. Das könnte man in die Ruine hineinbauen. Ein echt englisches Spukschloss. Die Touristen würden in Scharen kommen. Das tun sie definitiv nicht, denn die Insel gehört mir. Ja. Und hast du mal daran gedacht, sie zu verkaufen? Meine Insel? Niemals! Die Felseninsel ist Georges ein und alles. Ja. Okay, aber ist doch schade, wenn so etwas Tolles ungenutzt bleibt. Wir nutzen die Insel. So sieht's aus. Ich meine doch als Touristenattraktion. Ein paar Kids brauchen doch keine komplette Insel, bloß um Räuber und Gendarm zu spielen. Was wir auf der Insel machen, ist unsere Sache. Und der Zutritt ist verboten. Abgesehen davon ist die Insel als Touristenattraktion ungeeignet. Drumherum sind schroffe Felsen, da kann man mit dem Boot nicht einfach anlegen. Die Felsen könnte man sprengen. Wagen Sie es nicht! Ist ja gut. Beruhige dich wieder. Eure Cousine ist aber mächtig in Fahrt. Sie mag es eben nicht, wenn man ihre Insel beschädigen will. Ja, zu Recht. Na dann, also falls du es dir anders überlegst, ich wohne auf dem Campingplatz, Bungalow 17, direkt am Wald. Bist jederzeit zum Verkaufsgespräch willkommen. Das wird nicht passieren. Ja, man soll nie, nie sagen. Macht's gut, Kinder. Ich gehe jetzt in den Ort einen Kaffee trinken. Wir sehen uns. Was war das denn? Bitte, George, ich kann das erklären. Wieso hast du diesem Mallory vom Baum erzählt? Fast hätte er uns beim Rauskommen gesehen. Dann bräuchte er kein Boot mehr, um auf die Insel zu kommen. Dann könnte er nämlich zu Fuß gehen. Ich habe ihm nichts vom Geheimgang erzählt. George, ehrlich nicht. Und den Baum habe ich nur erwähnt, weil Mr. Mallory sagte, dass er Bäume so liebt. Nur deshalb ist es mir rausgerutscht. Und hast auch gleich von der Insel erzählt. Und was für ein prima Ort das wäre, um ein Spukhotel zu bauen. Das hat er nicht. Nee. Ehrlich nicht. Ach, wer's glaubt. Ich schwöre, dass sie den Geheimgang nicht erwähnt hat. Und auch sonst nichts. Nur den Baum. Ha! Das war alles. Du musst dir wirklich keine Sorgen machen, George. Mr. Mallory ist ein netter Typ. Mhm. Der hat gemerkt, wie wichtig dir die Insel ist. Der fährt da nicht hin. Dick hat recht. Von Mr. Mallory droht keine Gefahr. Mhm. Timmy sieht das ganz anders, nicht wahr? Er hat diesen Mallory gleich angeknurrt. So nett kann er nun auch nicht sein. Er ist offen und direkt. Deshalb hat er auch gleich von seiner Idee mit dem Hotel erzählt. Aber nachdem du ihm eine Abfuhr erteilt hast, hat er sie bestimmt schon wieder vergessen. Es tut mir echt leid, George. Meinst du, du kannst mir noch mal verzeihen? Na ja, klar. Ich war nur einfach echt geschockt, weißt du? Aber jetzt ist alles wieder gut. Na, ein Glück. Danke, George. Echt klasse von dir. Mhm. Ehrensache. Hey, wisst ihr was? Um uns alle wieder zu beruhigen, gehen wir ein Eis essen. Yay! Yeah. Ah, hast du denn Geld dabei? Dad hat uns 5 Pfund gegeben. Schon vergessen? Die geben wir jetzt aus. Oh ja, prima Idee. Auf die Freundschaft. Oh nein, ausgerechnet jetzt fängt's an zu regnen. Oh Mann. Das gibt es doch nicht. Also essen wir kein Eis. Das müssen wir wohl verschieben. Wir sollten lieber zusehen, dass wir so schnell wie möglich... Oh nein, es geht schon los. Oh, bloß weg hier. Schnell, bevor wir total nass sind. Ja. Los. Komm, ey. Natürlich wurden sie trotzdem klitschnass. Aber dafür vergaßen sie auch schnell wieder den Ärger, den Mr. Mallory kurzzeitig zwischen ihnen entfacht hatte.